50 languages. 56. 56. Gefühle. Gefühle. Lust haben. Lust haben. Wir haben Lust. Wir haben Lust. Wir haben keine Lust. Wir haben keine Lust. Angst haben. Angst haben. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Zeit haben. Zeit haben. Er hat Zeit. Er hat Zeit. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Langeweile haben. Langeweile haben. Sie hat Langeweile. Sie hat Langeweile. Sie hat keine Langeweile. Sie hat keine Langeweile. Hunger haben. Hunger haben. Habt ihr Hunger? Habt ihr Hunger? Habt ihr keinen Hunger? Habt ihr keinen Hunger? Durst haben. Durst haben. Sie haben Durst. Sie haben Durst. Sie haben keinen Durst. Sie haben keinen Durst. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.